Park Chang-sung, der in der Straßengemeinschaft Somun des Stadtbezirks Chung in der Stadt Pyongyang lebt, feierte seinen 90. Geburtstag und Professor Dr. Liu Yongbo, Forscher der Technischen Universität Kimchik und Wissenschaftler des Volkes seinen 70. Geburtstag. Genosse Kim Jong-un schickten dem Park Chang-sung, der seit dem Vaterländischen Befreiungskrieg jahrzehntelang in der Armee gedient hatte, und dem Liu Yongbo, der mehr 40 Jahre lang mit der Bildung der wissenschaftlichen und technischen Talente des Landes und mit der wissenschaftlichen Forschung beschäftigt hatte, die Geburtstagstafeln.